Leid, das Worte nicht beschreiben können und das auch dieser Film nur indirekt wiederzugeben vermochte. Was Menschen Menschen antun können, das haben die Nazis mit der Judenverfolgung gezeigt. Sehen wir den Holocaust als immerwährende Mahnung, dass jeder einzelne von uns aufgerufen ist, wo immer er sich aufhält, für die Menschenrechte einzutreten, die uns ein friedliches Miteinander ermöglichen und die Minderheiten vor der Willkür Andersdenkender in Schutz nehmen. Möge darum diese Tragödie nie in Vergessenheit geraten. Nun, Herrschaften, was sagt ihr zu dem Film? Ist das in Deutschland wirklich alles so passiert? Leider bittere Wahrheit, Lori. Was wir da eben gesehen haben, hat sich genauso während der Nazi-Herrschaft von 1933 bis 1945 ereignet. Insgesamt haben über 10 Millionen Kinder, Frauen und Männer ihr Leben in den Vernichtungslagern der Nationalsozialisten gelassen. Ja, aber wie konnte sowas passieren? Das ist eine gute Frage, Lori. Die ist auch nicht so leicht zu beantworten. Eine der Ursachen liegt sicher in den Folgen des Ersten Weltkrieges. Deutschland wurde besiegt 1918, hatte bald mit Inflation und Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Tausende waren obdachlos und hungerten. Da hatten die Nazis ein leichtes Spiel. Sie versprachen dem Volk eine blühende Zukunft. Adolf Hitler verkündete das großdeutsche Dritte Reich. Und er wusste auch eine Antwort auf die Frage, wer am Elend der Deutschen schuld war. Die Juden. Richtig, Brian. Die Juden wurden zum Volksfeind erklärt, zum Zerstörer aller kulturellen Werte. Diese Volksschädlinge, die Parasiten, wie es im Nazi-Jargon hieß, sie mussten weg. Also wurde nach und nach die furchtbarste Massenvernichtung seit Menschengedenken von Adolf Hitler und seinen Henkern in die Tat umgesetzt. Die Endlösung der Judenfrage. Konzentrationslager wurden gebaut. Ja. Hat sich denn keiner für die Juden eingesetzt? Ja, genau. Doch, natürlich. Aber wer für die Juden war, war gegen die Nationalsozialisten und riskierte sein Leben. Es herrschte das Prinzip Angst. Waren alle Deutschen Nazis? Bei weitem nicht alle, nur etwa 10% waren in der Nazi-Partei. Die Nazis bildeten also eine Minderheit. Aber sie waren bewaffnet, gut organisiert und gingen brutal gegen jeden vor, der ihnen im Weg stand. Ist das nicht alles Schnee von gestern? Wir haben heute ganz andere Probleme. Weit gefehlt, Brian, weit gefehlt. Wir alle müssen dafür sorgen, dass sowas nie wieder geschehen kann. Nie wieder und nirgendwo auf dieser Welt. Glaub bitte nicht, dass so eine Entwicklung nur in der Vergangenheit möglich war. Also, sowas wieder passiert. Und bewiesen ist das auch nicht alles. Ist doch alles übertrieben. Bist du aber auf dem Holzweg, Brad. Die Nazis haben fein säuberlich geradezu akribisch Buch über die Massenvernichtung geführt. Die durchschnittliche Lebenserwartung der Gefangenen betrug 270 Tage. Manche haben nicht einmal eine Woche überlebt. Die Bevölkerung hat einfach zugesehen? Viele haben gesagt, sie hätten nichts davon gewusst. Das kann ja nicht sein. Ja, aber das kann doch nicht sein. Das müssen die Deutschen noch mitgekriegt haben. Ich meine, all die Verhaftungen, die Abtransporte, ja, allein der Bau dieser Lager. Da gab es Augenzeugen. Das muss ich doch rumgesprochen haben. Dann waren die eben alle taubstumm. Ja, und blind außerdem. Ich meine, wer Augen hatte zu sehen, hätte das doch merken müssen und sich irgendwie wehren oder sonst wie seinen Verstand einsetzen können. Alles feige Schweine. Verurteilen, Robert. Das ist einfach. Aber wissen wir, ob wir anders gehandelt hätten? Vergessen wir auch nicht, dass rings um die deutsche Bevölkerung der Krieg tobte, den Hitler den Deutschen eingebrockt hatte. Sie waren damit beschäftigt, ihr eigenes Leben zu retten und sich um das ihrer Angehörigen zu sorgen. Und die Mörder? Wie haben die sich rausgeredet? Nach dem Krieg haben sie ihr Verhalten damit erklärt, sie hätten nur Befehle ausgeführt, sofern man sie überhaupt zur Verantwortung ziehen konnte. Einige haben sich feige ins Ausland abgesetzt, wie Eichmann zum Beispiel. Ab in die Pause! Wir sehen uns morgen! Lori, hast du es eilig? Ja, ich muss vor der nächsten Stunde noch ins Büro. Sag mal, hast du Lust auf Kino? Heute? Ach, ganz schlecht, David. Ich muss noch einen Artikel schreiben. Wir haben bald Redaktionsschluss. Lori, sind wir nun zusammen oder nicht? Na klar sind wir das. Wieso fragst du, David? Ach, immer steht diese blöde Schülerzeitung zwischen uns. Ach, das ist doch albern. Die Gordon News Gordon ist eben... Gordon News, ich kann's nicht mehr hören. Geh ich eben allein ins Kino. Was hat denn Süßer denn? Ach, immer dasselbe, Amy. Er kann es nicht ausstehen, dass ich so viel für die News arbeite. Du bist schließlich die Chefredakteurin. Ja, aber das interessiert ihn nicht. Du, der Film von vorhin über die Judenvernichtung. Ja, ganz schön heftig, was? Ja, ich träume bestimmt heute Nacht davon. Die Gaskammern, die Skelette, die vielen Leichen. Hi, Hitler! Brad und Brian? Oh, natürlich. Findet ihr das witzig? Das ist total geschmacklos, ihr Idioten. Stellt euch nicht so an. Ihr habt nichts von dem Film begriffen. Aber auch gar nichts. Komm, gehen wir, Amy. Die sind einfach zu dämlich. War doch nur Spaß. Ja, darüber macht man keine Späße. Weiber! Kein Humor, die Zicken. Was meinst du? Samstag, das Spiel gegen Clarkstone. Packen wir das? Mensch, Alter, was soll ich dazu sagen? Unsere Mannschaft ist nicht gut drauf, das weißt du. Ein Formtief. Besteht schon ziemlich lange unser Formtief, was? Ja, aber was wollen wir machen? Außerdem haben die einen Quarterback mit Händen wie Schaufelräder. Einen Zwei-Zentner-Mann. Zum Frühstück verputzt er ein halbes Schwein auf Toast. Na und? Wir müssen mehr trainieren, Brian. Dann können wir über so einen nur lachen. Da kommt noch einer, über den wir lachen können. Unser Freund Robert, der Fettsack. Die lahme Krücke. Der kann das Wort Football nicht mal buchstabieren. Wundert dich das? Der hat den IQ von knapp über Raumtemperatur. Ist was? Na, Dickbacke. Wie fandest du den Film vorhin? Hat mich nicht sonderlich umgehauen. Eine Hamburger Werbung hätte dich mehr interessiert, was? Die Nazis hätten dich erstmal abgespeckt, Fettnase. Da hättest selbst du dann eine Freundin abgekriegt. Meinst du, Brad? Specky steht doch auf Jungs. Ist das so, Dicker? Steht unsere fette Schlabberbacke auf Jungs? Eieieiei. Ihr seid Schweine. Das sagt man aber nicht. Schweine seid ihr. Ihr könnt mich mal. Das könnte dir so passen, was? Du Mopsgesicht. Ben, du arbeitest noch? Ja. Schon zurück? Mhm, dein treues Eheweib ist wieder da, Schatz. Ja, schön. Stell dir vor, ich habe Betty Lewis geschlagen. In zwei Sätzen habe ich sie vom Platz gefegt. Betty Lewis? Wer ist das? Och, Schatz. Ich habe dir schon ein paar Mal von ihr erzählt. Die Frau vom Tennislehrer. So? Ach ja. Was machst du? Ich habe mir was ausgedacht. Eine Art pädagogisches Konzept. Ich will in der Schule was ausprobieren. Was liest du? Aufstieg und Fall des Dritten Reiches. Wofür brauchst du das? Ich habe heute in Geschichte einen Film vorgeführt. Der Zweite Weltkrieg, Hitler, die Judenverfolgung. Aha. Die Schüler glauben, Nazi-Deutschland hätte es nicht zu geben brauchen. Man hätte es verhindern können. Nach dem Unterricht hat mich einer gefragt, ob der Wahn eines einzigen Mannes genügen kann, um aus Bürgern Fanatiker zu machen und sie sogar ins Verbrechen zu treiben. Die Frage lässt mich nicht los, Christy. Ich überlege mir eine Art, sagen wir, Experiment, das den Schülern vermitteln soll, wie die Menschen unter der Nazi-Herrschaft gelebt haben. Wie sie jeden Tag auf die Ideologie eingeschworen wurden. Ich möchte eine ähnliche Situation schaffen. In der Schule? Ja, in der Klasse. Ich kann die Schüler damit vielleicht stärker beeindrucken als mit Büchern oder Filmen oder durch Argumente. Gleich morgen will ich damit anfangen. Da bin ich aber neugierig. Arbeite nicht zu lange, Schatz. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen! Bitte setzen! Was ist denn? Du auch, Brian. Ihr kriegt die Klassenarbeit von letzter Woche zurück. Andy, verteil du bitte. Ja, Mr. Ross. Wenn du demnächst nicht sauberer schreibst, Robert, dann muss ich dir Punkte abziehen, klar? Was wollen Sie dem denn noch abziehen, Mr. Ross? Der hat ja kaum was geschrieben. Also ich würde nicht so eine große Klappe riskieren, Brad. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich in deiner Arbeit meine Miene leer geschrieben. Und allen anderen möchte ich sagen, dass wir uns heute mit dem Thema Disziplin beschäftigen werden. Was ist das für ein Thema? Gegen Disziplin scheint ihr was zu haben. Habt ihr auch was gegen Erfolg? Das ist doch was ganz anderes. Findest du, ja? Erfolg ohne Disziplin ist nicht denkbar. Brian, Brad, David, ihr seid doch die Football-Cracks in der Klasse, ja? Gleich nach Robert, Mr. Ross. Ihr wisst am besten, wer den Sieg will, braucht Disziplin. Weswegen die seit Jahren noch nicht ein Spiel gewonnen haben. Oder Andrea, du tanzt doch und du willst das beruflich machen. Am liebsten ja. Da musst du fleißig üben jeden Tag, oder? Meistens schon. Wissenschaftler oder Musiker, jeder, der es zu etwas bringen will, muss Disziplin zeigen. Dann stellt sich auch Erfolg ein. Aber es ist nicht nur der Erfolg. Man fühlt sich auch stark und selbstbewusst. Ist unerschütterlich. Steht mal alle auf. Na los. Alle hinstellen. Stellt euch gerade hin, die Füße parallel und fest auf den Boden. Haben wir jetzt Geschichte oder Gymnastik? Ruhe! Durch die richtige Körperhaltung stärken wir unseren Willen und unsere Konzentration. Die Hände auf den Rücken. Alle! Versucht, die Wirbelsäule zu strecken. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass man in dieser Haltung leichter und freier atmen kann. Gut so, Robert. Du machst das genau richtig. Seht her, die Knöchel berühren sich nicht. Als nächstes geht ihr jetzt in dieser Haltung im Raum umher. Und auf mein Kommando lauft ihr dann zu euren Plätzen zurück, so schnell ihr könnt, ohne euch anzurempeln. Verstanden? Das probieren wir jetzt mal. Also, los! Okay, lass mich mal ruhig jetzt. Aua! Und die Schüler haben das alles mitgemacht, Ben? Ohne zu protestieren. Zuerst war es chaotisch, aber dann ging's schon. Sie entwickelten geradezu Ehrgeiz, aus der Unordnung ganz schnell wieder die Sitzordnung einzunehmen. Ein Wort von mir genügte. Ein Befehl, meinst du? Es hatte was davon zugegeben. Und weiter? Ich habe neue Hürden eingebaut, die Schüler auf den Flur rausgeschickt und dann die Zeit gestoppt. Sie wurden immer besser. Beim ersten Versuch waren es 48 Sekunden, bis sie ihre Plätze wieder eingenommen hatten. Dann 32. Das dritte Mal brachte den absoluten Rekord. 16 Sekunden! Gut gemacht! Ruhe jetzt! Ab jetzt erwarte ich von euch folgende drei Dinge. Erstens, jeder hat stets Block und Schreiber bereit. Zweitens, fragt ihr was oder werdet ihr gefragt, dann steht ihr auf. Und drittens, jede Frage und jede Antwort beginnt mit der Anrede Mr. Ross. Klar? Brett, wie hieß der Präsident der USA während des Zweiten Weltkrieges? War das nicht, Hast du mich eben nicht verstanden? Ich erwarte Disziplin. Robert, zeig du Brett, wie eine Frage zu beantworten ist. Mr. Ross. Sehr gut, Robert, danke. Jetzt du, Brett. Mr. Ross, also ganz sicher bin ich nicht, aber wenn mich nicht alles täuscht, dann war der Präsident... Ich möchte keinen Roman hören, sondern präzise Antworten, wenn ich euch frage. Noch einmal, Brett. Mr. Ross, der Präsident hieß Roosevelt. Gut, nur so werden Fragen beantwortet, knapp und präzise. Amy, welches Land hat Hitler im September 1939 überfallen? Mr. Ross, Polen. Brian, wie hieß Hitlers Partei? Die Nationalsozialistische... Na! Mr. Ross, die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Richtig, und setzen. Janet, welche Volksgruppen wurden von den Nazis besonders verfolgt? Mr. Ross, die Juden. Richtig. David, wer noch? Mr. Ross, Zigeuner, Homosexuelle und Geisteskranke. Warum wurden sie ermordet, Laurie? Mr. Ross, weil sie nicht zur Herrenrasse gehörten. Robert, wer befehligte in den KZs? Mr. Ross, die SS. Bis zur nächsten Stunde lest ihr das Kapitel zu Ende, was wir angefangen haben. Das war's. Das war endlich mal was anderes. So einen Unterricht lasse ich mir gefallen. Ohne das ewige Chaos hier. Der Typ bringt Schwung in den Laden. Unterricht mit Action. Ganz mein Ding, Alter. Habt ihr was gemerkt? Wir waren nicht nur eine Klasse, wir waren eine Einheit. Ja, richtig. Genau. Eigentlich war es doch wie immer. Nur, dass wir beim Antworten aufgestanden sind. Ach, Quatsch, Brian. Es war mehr. Viel mehr. Es war ein Gruppengefühl. Es lag Spannung in der Luft, ein Knistern, Energie, die man greifen konnte. Oh Gott, kriegt euch mal wieder ein. Du kannst damit gar nichts anfangen, Laurie, was? Ja, das will ich nicht sagen. Ich meine, immerhin habt ihr heute im Unterricht nicht so genervt wie sonst immer. Ach, schreibt deine blöden Kommentare in die Schülerzeitung. Ja, das werde ich tun. Verlasst euch drauf. Ach komm, lasst die doch. Ich freue mich jedenfalls auf die nächste Stunde bei Ross. Endlich geht hier mal die Post ab. Ja, genau. Gut so, oder? Kann so stehen bleiben. Was wird das denn, wenn's fertig ist? Ach, entschuldigen Sie, Frau Chefredakteurin, dass wir Sie vorher nicht gefragt haben. Wir haben die Tische umgestellt, siehst du doch. Ja, und wozu soll das gut sein? Geht dich nichts an, Zeitungszicke. Was soll das, Brian? Natürlich geht sie das was an. Sie ist ein Mitglied unserer Klasse. Ja, gut erkannt, Robert. Also, erklär du's mir. Wir haben es für Mr. Ross getan. Wieso? Hat er es verlangt? Nein, das nicht. Aber durch die neue Sitzordnung kann man besser aufpassen. Und wir können Ross besser sehen. Außerdem ist mehr Platz beim Aufstehen, wenn er uns anspricht. Oh, soll das Theater von letzter Woche etwa weitergehen? Sag du was, Amy. finde ich eigentlich gar nicht so schlecht und die neue Sitzordnung stört mich auch nicht. Achtung, er kommt! Setzt euch gerade hin. Nimm dein Walkman ab. Ausgezeichnet. Also machen wir weiter. In der letzten Stunde habe ich euch gezeigt, wie mit Disziplin Stärke zu gewinnen ist. Diese Stärke und das Gefühl, einem Ganzen zu gehören, das ist wichtiger als jeder Einzelne. Deshalb beschließen wir, von heute an sind wir nicht nur eine Gruppe, wir sind eine Bewegung, von der alle Mitglieder das gleiche Ziel verfolgen. Was können wir tun, um unsere Gemeinschaft nach außen sichtbar zu machen? Mr. Ross, wir brauchen einen Spruch, einen Slogan oder sowas. Und wie könnte der heißen, Robert? Mr. Ross, da müsste ich nachdenken. Jemand eine Idee? Ja, Brad? Mr. Ross, ich schlage vor, Stärke durch Disziplin. Guter Vorschlag. Weiter? Oder... Ja, David? Mr. Ross, vielleicht Stärke durch Gemeinschaft. Stärke durch Disziplin. Stärke durch Gemeinschaft. Großartig. Was empfindest du, Robert? Mr. Ross, empfinden... Mr. Ross, ich fühle zum ersten Mal, dass ich zur Klasse dazugehöre. Brad, was empfindest du? Mr. Ross, hier in der Klasse ist plötzlich ein Zusammenhalt. Wie in einer Footballmannschaft. Footballmannschaft, gutes Beispiel. Was zeichnet eine Footballmannschaft aus? Mr. Ross, Trikots. Mr. Ross, einen guten Quarterback. Ein Maskottchen. Eine Fahne. Cheerleader. Na, na, vergesst die Disziplin nicht. Mr. Ross, ein Erkennungszeichen. Sehr gut, Robert. Wir brauchen also ein Symbol für unsere Gemeinschaft. Dieses Zeichen steht dafür. Was ist das, Lori? Mr. Ross, eine Welle, denke ich. Richtig. Die Welle ist Symbol für ständige Bewegung, kraftvolle Veränderung und für nie endende Energie. Ab jetzt ist unsere Gemeinschaft durch die Welle symbolisiert. Brad und Brian, was macht ihr zuerst, wenn ihr euch morgen seht? Mr. Ross, wir begrüßen uns. Manchmal vergessen wir das auch. Hey! Wir brauchen einen Gruß, einen Wellegruß, der anderen zeigt, dass wir zusammengehören. Und der geht so. Rechte Faust an den Oberkörper, den Ellenbogen hoch und die Hand öffnen. Probiert es gleich aus. Stellt euch hin. Steh gerade, Brad. Den Ellenbogen höher, Andy. Faust machen. Ja, Janet, so ist es gut. Ihr übt den Wellegruß auch zu Hause. Das ist deine Hausaufgabe. Jedes Mal, wenn ihr einem von uns begegnet, begrüßt ihr euch nur noch auf diese Weise. Kein cooles Hi, Hallo oder sonst was. Setzt euch. Robert, zeig uns bitte den Wellegruß und wiederhole den Wahlspruch. Stärke durch Disziplin, Stärke durch Gemeinschaft. Tadellos. Brad, Amy, Janet aufstehen und mit Robert zusammen. Stärke durch Disziplin. Stärke durch Gemeinschaft. Ben, Andrea, Lori, jetzt ihr dazu. Stärke durch Disziplin. Stärke durch Gemeinschaft. Und alle jetzt aufstehen und mitmachen. Stärke durch Disziplin. Stärke durch Gemeinschaft. Stärke durch Disziplin. Stärke durch Gemeinschaft. Stärke durch Disziplin. Oh, Mensch, David, hast du mich erschreckt. Musst du hier so reinschleichen? Entschuldige, Lori, wollte nicht stören. Was machst du? Ach, dieser Artikel für die News. Ich komme damit nicht richtig weiter. Weißt du was? Du hältst dich viel zu oft in dieser Scheißredaktion auf. David, geht das schon wieder los? Ich habe Verantwortung für die Schülerzeitung übernommen. Wenn du schon unbedingt was schreiben willst, dann schreib was über die Welle. Das Thema lohnt sich wenigstens. Ich habe noch nie so ein Gefühl von Einheit in unserer Klasse erlebt. Dieser Ben Ross ist einfach genial. Findest du? Na hör mal, sogar unseren Außenseiter Robert Billings hat er mitgerissen. Robert kommt mir richtig verwandelt vor. Stell dir vor, er und sein Erzfeind Brad üben zusammen unseren Gruß. Das glaubt man nicht. Ross hat sich auch irgendwie verändert. Er ist so autoritär. Ach, vergiss es, er stellt nur klare Spielregeln auf. Aber ist das Ganze überhaupt noch ein Spiel? Naja, ein Spiel mit Hintergrund, sagen wir mal so. Du, David, ich muss jetzt weiterschreiben. Schon klar, wird heute wieder nichts mit Kino. Ach, nächste Woche, versprochen. Kriege ich wenigstens einen superschnellen Kuss? David. Also gut, werde ich mich eben auf die nächste Stunde bei Mr. Ross vorbereiten. hat auch was. Das verstehe ich richtig. Du willst dich freiwillig auf Geschichte vorbereiten? Er ist unser bester Lehrer, Laurie. Er hat's verdient. Sag mal, Ben, Schatz, machst du Gymnastik? Nein, das ist ein Gruß, den wir in der Klasse benutzen. Der Gruß hat was mit unserem Namen zu tun. Wie nennen wir uns wohl? Die Hupftollen? Die Bescheuerten? Schatz, wir nennen uns die Welle. Und so sieht eben der Wellegruß aus. Gut, nicht? Huhn mit amputiertem Flügel würde ich dir auch glauben. Verfolgst du immer noch dieses Experiment? Die Schüler lassen mir gar keine Wahl. Sie wollen es einfach. Haben sie das gesagt? Nicht gesagt, aber sie verhalten sich so. Sie machen ihre Hausaufgaben, manche mehr, als sie aufhaben. Sind immer auf den Unterricht vorbereitet. Sie sind in jeder Hinsicht besser geworden, auch in ihrem Benehmen. Also, das können nicht dieselben Schüler sein, die ich im Musikunterricht habe, wirklich nicht. Es ist verblüffend, wie schnell sie bereit waren, das eigene Denken aufzugeben. Sie wollen, dass ich in diesem Spiel alle Entscheidungen treffe. Es ist kein Spiel für Sie, Ben. Wie auch immer. Sie mussten ja nicht mitmachen. Sie wollten es. Wie weit willst du damit noch gehen? Christy, es ist so faszinierend zu erleben, wie wissbegierig Sie sind. Wie konzentriert und begeistert. Die Welle hat auch mich schon richtig erfasst. Ich fühle mich gefordert. Treib auf deiner Welle nicht zu weit, Ben. Pass auf, dass du in ihr nicht ertrinkst. Disziplin und Gemeinschaft sind ohne Aktion bedeutungslos. Leuchtet euch das ein? Mr. Ross, wir müssen aktiv werden und handeln. Das meine ich damit, Robert. Aktion zeigen. Bitte verteilt diese Karten hier. Es sind Welle-Mitgliedskarten. Jeder in der Klasse kriegt eine und bewahrt sie gut auf. Also, Voraussetzung für gemeinsame Aktionen ist der feste Glaube an unsere Bewegung. Deshalb frage ich euch, glaubt ihr an die Welle? Glaubt ihr an sie so stark und so fest, wie man nur an etwas glauben kann? Mr. Ross! Ja! Dann dürft ihr nicht länger zögern. Ihr müsst handeln. Aber nur wenn ihr einander unterstützt und die Regeln einhaltet, könnt ihr den Erfolg der Welle sichern. Vergesst nicht, in der Welle sind alle gleich. Niemand wird bevorzugt, niemand ausgeschlossen. Ihr seid keine Konkurrenten. Ihr seid ein Team. Gemeinsamkeit bedeutet Gleichheit. Mr. Ross, mein Bruder würde gerne Mitglied bei der Welle werden. Darf er? Wie denken die anderen darüber? Ja, David? Mr. Ross, ich bin dagegen, dass jeder X-Beliebige bei uns einsteigen kann. Mr. Ross, es ist aber doch wichtig, dass andere die Welle auch kennenlernen. Dann werden wir stärker. Mr. Ross, es ist doch nur gut, wenn wir mehr werden. Richtig. Ab sofort hat jeder die Verpflichtung, neue Mitglieder zu werden. Mr. Ross, und wenn die gar nicht zu uns passen? Jeder neue Bewerber muss schwören, unsere Regeln zu befolgen und der Welle bedingungslos die Treue zu halten. Beruhigt dich das, David? Mr. Ross, ja. Dann sind wir sicher, er meint es ernst. Ab heute wird unser Wahlspruch durch eine neue Aussage ergänzt. Stärke durch Aktion. Wiederholt das alle. Stärke durch Aktion. Stärke durch Aktion. Und jetzt ab in die Pause. Wenn andere spitz kriegen, was da bei uns abgeht, dann können wir uns bald vor Mitgliedern nicht mehr retten. Und unsere Welle hat die Bedeutung, die ihr zusteht. Ja, genau. Hat denn keiner von euch ein ungutes Gefühl bei der ganzen Sache? Ungutes Gefühl? Ja. So ein Quatsch, Laurie. In der Welle sind wir alle gleich. Das ist doch das Tolle. Daran wirst du dich gewöhnen müssen, Laurie. Ich werde mich an gar nichts gewöhnen müssen, Brian. Nur weil ihr das von mir erwartet. Ich warne dich, Laurie. Mr. Ross hat mir die Vollmacht erteilt, jeden Einzelnen zu melden, der sich nicht an die Regeln hält. Ach Gott, ich fange gleich an zu zittern, Robert. Und drohen lasse ich mir schon gar nicht. Weder von dir noch von anderen. So, ich muss mich jetzt um die Zeitung kümmern. Bis nachher. Ja, bis nachher. Und vergiss nicht, dass du eine von uns bist. Schreib was Nettes über uns. Sie ist ziemlich schwierig, die Zeitungstante. Wir werden sie im Auge behalten. Außenseiter können wir in der Welle nicht dulden. Was hat Laurie denn? Sie sieht genervt aus. Du solltest deine Braut besser unter Kontrolle halten, David. Sie wird aufsässig. Ach, das kriegen wir schon. Alles klar für das Spiel morgen Nachmittag? Klar ist alles klar. Wir fegen die Clarkstones vom Platz. Die tun mir jetzt schon leid. Die Welle macht uns stark. Stärke durch Disziplin. Stärke durch Gemeinschaft. Stärke durch Aktion. Moment, stehen bleiben. Bitte? Ich muss Sie fragen, was Sie hier wollen. Robert, ich bin deine Lehrerin, spinnst du? Erstmal reden Sie nicht so mit mir und zweitens darf hier niemand so einfach durch. Du machst jetzt Spaß, Robert, oder? Keineswegs. Noch einmal, was wollen Sie hier? Geh zur Seite und lass mich in mein Haus. Bedauere, haben Sie eine Legitimation? Ich hab keine Zeit für so einen Schwachsinn. Lass mich vorbei. Einen Mitgliedsausweis für die Welle, haben Sie den? Ohne den darf ich Sie nicht durchlassen. Mach jetzt Platz, Robert. Zur Seite! Kommt nicht in Frage! Ben! Ben! Hilf mir! Ben! Sie kommen hier nicht durch. Das werden wir ja sehen. Ben! Was ist hier los? Mr. Ross, Stärke durch Disziplin. Ben, er will mich nicht ins Haus lassen. Robert, lass sofort meine Frau durch. Er will einen Mitgliedsausweis sehen, Ben. Mr. Ross, ich kann doch nicht jede x-beliebige Person in ihr Haus lassen. Jeder ist für die Welle eine potenzielle Gefahr. Diese potenzielle Gefahr, Robert, ist meine Frau, wie du weißt. Aber wieso hat sie denn keinen Ausweis bei sich? Meine Frau braucht keinen Ausweis. Aber ich dachte... Was hast du hier überhaupt zu suchen, Robert? Ich bin ihr Leibwächter. Ich muss sie beschützen. Was? Bitte? Beschützen wovor? Mr. Ross, Sie sind doch unser Führer. Wenn Ihnen etwas zustößt, bedeutet das eine Gefahr für die ganze Bewegung. Habt ihr beide eigentlich den Verstand verloren? Führer, Leibwächter, Bewegung. Ben... Dir wird jetzt hoffentlich klar, was du angerichtet hast. Christi, beruhige dich. Geh bitte schon mal ins Haus, ja? Ich glaub das alles nicht. Hör zu, Robert. Im Prinzip ist es ja richtig, dass du dich für unsere Welle einsetzt. Aber ich brauche keinen Leibwächter. Ich kann gut auf mich selber aufpassen. Mr. Ross, zum ersten Mal habe ich eine wichtige Aufgabe übernommen. Zum ersten Mal macht mein Leben sowas wie einen Sinn. Und die anderen lachen auch nicht mehr über mich. Das freut mich, Robert. Aber konzentriere dich mehr auf die Schule. Wenn ich einen Leibwächter brauche, melde ich mich bei dir, okay? Mr. Ross, wie Sie meinen. Stärke durch Disziplin. Ja, Stärke durch Gemeinschaft. Deinem Lieblingsplatz, Lori. Ach, David, der Artikel ist noch nicht fertig. Der muss jetzt aber warten. Die Versammlung fängt gleich an. Kann sein, aber das hier ist wichtiger. Ist es nicht. Du kannst später noch weiterschreiben. Nein, David. Ich bleibe hier. Wer zur Welle gehört, muss dahin, Lori. Das wird erwartet. David, meinst du nicht, dass du die Sache zu wichtig nimmst? Sie ist wichtig. Auch für dich. Du warst immer ein Vorbild für die anderen. Was sollen die denken, wenn du nicht dabei bist? Genau deshalb bleibe ich hier. Ich kann eure Welle nicht unterstützen. Ich verstehe dich nicht, Lori. Wir sind eine Gemeinschaft geworden. Gehören alle zum selben Team. Ja, das wäre schön, aber so ist es nicht. Ihr macht euch was vor. Nur weil du in der Klasse nichts Besonderes mehr bist, bist du gegen die Bewegung. Die tolle Lori, die Klassenbeste, das ist vorbei. David, du kommst mir wie hypnotisiert vor. Oh Gott, was hat die Welle mit dir gemacht? Wie kannst du nur so dumm sein? Dumm? Dann ist es wohl besser, wenn du dir einen intelligenteren Freund suchst. Die Mitgliederwerbung läuft wie am Schnürchen. Ich hab euch ja gesagt, vor der Schule ist dafür der beste Platz. Wie viele neue haben wir? Gestern waren es 24. Oh, heute haben wir erst 11. Wir sind spät dran. Wir hätten uns hier eher aufbauen sollen. Dann machen wir morgen weiter. Morgen ist Wochenende. Da ist das Spiel, Robert. Mist. Dann nächste Woche. Da kommt noch einer. Oh, das ist mein Kandidat. Wetten, den hole ich mir? Hey, du! Komm mal her! Was ist denn? In welche Klasse gehst du? Neunte, warum? Ach, schon mal was von der Welle gehört? Ja, klar. Spricht doch jeder von. Willst du bei uns mitmachen? Nö, kein Interesse. Hey! Kein Interesse? Weißt du überhaupt, was du da sagst? Das wäre was für dich. Nein, bestimmt nicht. Ich zeig dir mal unseren Wellegruß. So und so. Mach mal nach. Ist doch albern. Hey, hey, hey, hat der eben albern gesagt? Ja. Mach den groß. Los. Warum? Mich interessiert eure Welle gar nicht. Dann wird es Zeit, dass du sie kennenlernst. Hier ist der Antrag. Unterschreib ihn. Bist du taub? Ich will nicht. Hör mal, du Milchbubi. Wir verplempern hier nicht unsere Zeit mit dir. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Ey, lass uns los. Der will abhauen. Haben wir das erlaubt? Schön hierbleiben, du Spinner. Spinner. Wie war das? Ich werde dir mal Respekt beibringen. Da und da. Hey, gut gezielt. Das ging voll auf die 12, Robert. Von mir kann er auch noch was kriegen. Der haut ab, der feige Sack. Egal. Die Witzfigur hätte sowieso nicht zu uns gepasst. Wenn ihr morgen beim Football genauso gut drauf seid wie eben, dann gewinnt ihr. Davon kannst du ausgehen, Alter. Auf jeden Fall. Stärke durch Disziplin. Stärke durch Gemeinschaft. Lori und Amy, auch schon da, die Damen? Wieso? Das Spiel fängt doch erst in 10 Minuten an. Spielst du heute nicht, Brad? Bin für später eingeteilt. Ja, und was machst du denn hier? Kontrolle. Auf diese Tribüne dürfen nur Welle-Mitglieder. Okay, Brad, dann lass uns durch. Moment noch, ihr habt was vergessen. Was denn? Den Gruß, ihr müsst ihn machen. Wenn's sein muss, bitte. Kannst durch, Amy. Dein Gruß, Lori. Wie, du meinst, ich darf nur auf die Tribüne, wenn ich grüße? Das haben wir auf der Welle-Versammlung beschlossen. Aber du warst ja nicht da. Habt ihr sie noch alle? Was ist dabei? Du grüßt und gehst rein. Mach nicht so ein Theater. Willst du behaupten, dass alle gegrüßt haben? Was diesen Eingang anbelangt, ja. Ja, und wenn ich nicht grüße? Dann kannst du das Spiel vergessen. Ich grüße nicht und gehe trotzdem durch. Lori, das geht nicht. Das werden wir ja sehen. Hä, das kriegt doch keiner mit. Nun lass sie schon durch. Dass du immer aus der Reihe tanzen musst, Lori. Gut, meinetwegen. Aber erzählt es keinem. Stärke durch Disziplin. Stärke durch Gemeinschaft. Komm, Lori. Ja. Lori, viele haben gemerkt, dass du nicht bei der Versammlung warst. Ich glaube, das ist nicht gut für dich. Du solltest vorsichtig sein. Wo ist sie? Wo ist Lori? Nein, noch nicht da. Wieso riechst du dich so auf? Hört mal alle her. Ruhe! Ruhe! Unser Schmuckstück, diese Schreibakrobatin, hat was über uns zu Papier gebracht. Ich habe hier die Gordon News, druckfrisch. Ein Artikel, geschrieben von der Chefredakteurin Lori Saunders. Überschrift, die Welle, ein Versuch, der zu weit geht. Zuerst schreibt sie, dass Mr. Ross was Positives mit der Welle vorhatte. Aber dann kommt es dicke. Lies vor. Hier. Inzwischen mehren sich Anzeichen, die belegen, dass die Welle zu einer Gefahr geworden ist. Beweise liegen der Redaktion vor. Die Verfechter der Welle bedrohen andere Schüler, die Zweifel anmelden. Sie machen jeden zum Außenseiter, der sich der Gemeinschaft nicht anschließen will. Die Welle schränkt Freiheitsrechte ein und bedroht die, die es wagen, ihr nicht beizutreten. So eine Mörder. Sie tickt doch nicht richtig. Das ist halt scheiß, das wird sie bereuen. Das sag ich. Ruhe! Ich lese weiter. Erst letzte Woche ist ein Schüler von Werbern der Organisation verprügelt worden. Die feigen Schläger konnten allerdings nicht verhindern, dass unser Footballteam gegen Clarkstone mit 42-6 jämmerlich unterging. Die Welle muss sofort aufgelöst werden. Die Freiheit jedes Einzelnen steht auf dem Spiel. Wenn wir uns jetzt nicht wehren, kann es schon morgen zu spät sein. Wenn hier einer zur Gefahr wird, dann sind es solche Schmierfinken wie diese sogenannte Redakteurin. Alles Lügen! Und diese fiese Bemerkung über das Spiel. Sensationsmacher. Genau. Oh, nimm das doch nicht so wichtig. Keinen interessiert das, was Lori schreibt. Hey, David, machen wir uns nichts vor. Wer das liest, kriegt einen total falschen Eindruck von uns. Genau. Wenn wir nicht aufpassen, werden solche Leute wie Lori alles verderben. Lori ist eine Bedrohung für uns. Du übertreibst doch, Robert. Wenn erstmal alle das erleben, was wir erleben, dann hören die kritischen Stimmen schon auf. David, ich sehe nur zwei Möglichkeiten. Entweder du redest mit Lori und bringst sie zur Vernunft, oder wir werden sie zum Schweigen bringen. Lori, wo gehst du hin? Nach Hause. Wen sonst? Gehen wir ein Stück zusammen? Warum nicht? Du bist vorhin zu spät in den Unterricht gekommen. Ich hatte noch ein Gespräch mit Owens. Dem Direktor persönlich? Welche Ehre. Er wollte mit mir über den Artikel sprechen. Starkes Geschütz, das du da aufgefahren hast. Es wurde langsam Zeit, dass ein Schüler was gegen die Welle unternimmt. Lori, du musst damit aufhören. Wisst ihr eigentlich, was in der Schule los ist? Eltern und Lehrer haben sich massiv beim Direktor über die Welle beschwert. Owens ist drauf und dran, die Welle zu verbieten. Ein Grund mehr, mit dem Geschreibe aufzuhören. Du darfst so nicht weitermachen. Ich lass mir von euch nichts verbieten. Ist das klar? Wir wollen dich als Freundin und nicht als Gegner. Du hast unsere Freundschaft gerade erst beendet, David. Schon vergessen? Begreifst du nicht, was für ein geniales Ding an unserer Schule gerade passiert? Wir sind eine unerschütterliche Gemeinschaft geworden. Eine Gemeinschaft, die wie eine Dampfwalze die ganze Schule überrollt. Leute werden unter Druck gesetzt, sogar verprügelt. Gewalt und Drohung, sind das Argumente? Es gibt eben Leute, da muss man nachhelfen, die lassen sich nicht anders überzeugen. Aber du solltest dich schämen, David. Wir haben beschlossen, deinen Schmierereien ein Ende zu machen. So oder so. Ach, so oder so, ja? Soll ich dir aus der Hand fressen? Du wirst aufhören, die Welle anzugreifen. Lass ist mein Arm los. Aua! Hast du verstanden? Ich werde auch weiterhin alles schreiben, was ich für richtig halte. Wir verbieten es dir! Lass mich los! Halt mal den Mund! Hast du mich hingeworfen? Was ist aus dir geworden? Ich hasse dich! Ich hasse die Welle! Ich hasse euch alle! Ben, ich muss mit dir reden. Ich hab zu tun, Christy. Kann das warten? Nein, kann es nicht. Weißt du eigentlich, was die Welle in der Schule angerichtet hat? Ich weiß. Owens hat heute mit mir gesprochen. Er will, dass ich damit Schluss mache. Er hat recht. Du setzt deinen Ruf als Lehrer aufs Spiel. Eltern wollen ihre Kinder nicht mehr in deinen Unterricht lassen. Die ganze Schule ist in Aufruhr. Die Kollegen sind empört. Sie erkennen den Sinn des Experiments nicht. Sie wissen nicht, was ich beweisen will. Erkennst du einen Sinn? Gibt es überhaupt noch einen Sinn? Ja, ich weiß, was man mir unterstellt. Ich sei durchgedreht, machtbesessen auf dem Ego-Trip. Ist das so abwegig? Auf wessen Seite stehst du eigentlich? Auf deiner, Ben. Aber du hast dich so in die Rolle eines Diktators hineingesteigert, dass du ihn manchmal noch spielst, wenn du nach Hause kommst. Du musst mit der Welle aufhören. Der Versuch ist außer Kontrolle geraten. Siehst du das nicht ein? Ich weiß, Christy, ich bin wohl zu weit gegangen und habe mich mitreißen lassen von dieser Welle. Man darf mit Schülern nicht experimentieren. Ich sehe das ja ein, aber über 200 Schüler glauben an die Welle. Sie hören auf mich. Wenn ich einfach so abbreche, hätte ich ihnen nur geschadet, anstatt ihnen etwas beizubringen. Was hat Direktor Owens gesagt? Er hat gedroht, die Sache zu beenden, wenn ich es nicht tue. Aber Christy, wenn Owens eingreift, wird das Experiment ein Fehlschlag. Dann war alles umsonst. Ich habe ihn gebeten, mir bis morgen Zeit zu geben. Die Schüler müssen von allein begreifen, was die Welle mit ihnen gemacht hat. Nur dann haben sie wirklich was gelernt. Was hast du vor? Morgen werde ich das Experiment zu Ende bringen. Ich werde den Schülern eine Lektion erteilen, die sie niemals vergessen werden. Mr. Ross, Moment bitte. Bevor Sie in die Klasse gehen... Dürfen wir mit Ihnen reden? Um was geht es? Um die Welle. Wir haben ein Problem damit. Wir wissen, was die Welle für Sie bedeutet. Ja, aber wir meinen, dass das alles zu weit geht. Sie hat sich irgendwie verselbstständigt. Mir ist bekannt, wie du denkst, Lloyd. Ich habe deinen Artikel gelesen. Die Welle drängt einen in eine Richtung, die man eigentlich gar nicht will. Alle bespitzeln sich gegenseitig. Jeder hat Angst, was Falsches zu sagen. Mhm. Wie in einem totalitären System. Ja, David und ich, wir haben uns sogar getrennt wegen der Welle. Wir haben tagelang kein Wort miteinander geredet. Und gestern habe ich die Beherrschung verloren und hätte sie fast geschlagen. Ach, ist schon okay, David. Du hast dich entschuldigt und wir haben uns ausgesprochen. Aber trotzdem muss dieser Albtraum aufhören, Mr. Ross. Ich denke genauso. Was? Ich werde die Welle vernichten. Heute noch. Was? Wie wollen Sie das machen? Ihr habt inzwischen begriffen, wohin die Welle führen kann. Doch viele sind noch nicht so weit. Was haben Sie vor? Ihr werdet es sehen, vertraut mir. Geht jetzt in die Klasse, ich komme gleich nach. Redet nicht über das, was wir besprochen haben. Ja, Sie können sich auf uns verlassen. Hoffentlich zurück, was du in deinem Hetzartikel über die Welle geschrieben hast, Lori. Was? Wer gesünder für dich? Stimmt, Brad? Sehe ich auch so. Und wenn nicht? Ganz einfach. Wenn du nicht für uns schreibst, schreibst du gar nicht mehr. Stärke durch Disziplin! Stärke durch Gemeinschaft! Stärke durch Aktion! Das lobe ich mir. Ihr seid gut drauf. Gut so, denn heute Nachmittag um 5 werden sich alle Welle-Mitglieder in der Aula versammeln. Mr. Ross, was findet da statt? Unsere Bewegung hat inzwischen nationale Ausmaße angenommen. Auch andere Schulen sind von der Welle erfasst. Ich habe zusammen mit anderen Lehrern im ganzen Land Jugendgruppen gegründet und sie ausgebildet. Ihr wisst, die Wirtschaft in diesem Lande ist schwächer geworden. Die Arbeitslosigkeit nimmt zu, die Verbrechen häufen sich. Wir werden diesen Trend aufhalten. Wir wollen der Nation zeigen, wie man durch Disziplin und Gemeinschaft eine morbide und unmoralische Gesellschaft verändert. Ja, denn wenn es möglich war, hier an dieser Schule etwas zu bewegen, dann können wir das auch im ganzen Land. In Fabriken, Behörden, an Universitäten. Überall dort, wo wir Einfluss gewinnen müssen. Ja! Mr. Ross! Mr. Ross! David, hinsetzen! Aber Mr. Ross, Sie haben doch gesagt... Ich habe gesagt, dass ihr euch setzen sollt, Lori. Kein Wort mehr. Weiter. Diese Klasse wird heute Nachmittag eine politische Persönlichkeit kennenlernen, unseren Führer. Er tritt im Fernsehen auf und wird den Aufbau einer Welle Jugendbewegung verkünden, die die ganze Nation erfassen wird. Ja! Habt ihr denn alle den Verstand verloren? Halt die Klappe, Lori! Könnt ihr nicht mehr selbstständig denken? Begreift ihr nicht, was er vorhat? Lori, David, aufstehen und mitkommen! Ja, ihr spürt den Unterricht! Ich bringe euch persönlich zu Direktor Owens. Mr. Ross, bravo! Die Verräter wollen wir hier nicht mehr sehen. Endlich wird hier durchgegriffen. Ich erwarte, dass zur Versammlung alle da sind. Jeder in dieser Klasse ist mitverantwortlich, dass sie ein Erfolg wird. So, und ihr beide kommt jetzt mit. Das geschieht Ihnen recht. Wir müssen für heute Nachmittag noch alles vorbereiten. Auf keinen Fall dürfen wir Gegner in die Versammlung lassen. Können wir nicht Wachen an den Türen aufstellen? Das organisiere ich. Und ich kümmere mich um die Armbinden. Solange wir noch keine Uniform haben, zieht alle blaue Hemden an. Aber sorgfältig gebügelt. Ja. Jemand muss für Fahnen sorgen. Ja, in der ganzen Aula müssen Fahnen stehen. Dafür sorge ich. Gut, ihr seid rechtzeitig da. Stärke durch Disziplin. Stärke durch Gemeinschaft. Stärke durch Aktion! Stärke durch Disziplin! Mr. Ross, die Türen sind geschlossen. Die Wachen sind auf ihren Posten. Gut so, Robert. Mr. Ross, ist der Führer schon da? Nicht so ungeduldig, Robert. Schalt das Mikro ein, ich will kurz was sagen. Auf mein Zeichen startest du den Videorekorder, ja? Mr. Ross, jawohl. Stärke durch Gemeinschaft! Ihr alle werdet jetzt ungeduldig auf das Erscheinen eures Führers warten. Und hier ist er. Hier ist euer Führer. In uns selbst allein liegt die Zukunft. Es soll sich bald. Was soll das? Das ist doch Adolf Hitler. Wo ist unser Führer? Mach das Video aus, Robert. Hört mir alle gut zu. Es gibt keine nationale Jugendbewegung und es gibt auch keinen Führer. Aber wenn es einen Führer gegeben hätte, dann wäre er es, Adolf Hitler. Seht ihr nicht, was aus euch geworden ist? Ihr wart bereit, eure Freiheit aufzugeben, einem Führer nachzulaufen, ihm blind zu gehorchen, so wie damals die Nationalsozialisten. Viele von ihnen waren Jugendliche. Manche jünger als einige hier im Saal. Oh ja, ihr wäret gute Nazis geworden. Ihr habt euch für etwas Besonderes und Besseres gehalten. Das taten die Nazis auch. Ihr habt, wie sie, eure Freiheit gegen das eingetauscht, was euch als Gleichheit angeboten wurde. Ihr habt den Willen der Gruppe über eure eigene Überzeugung gestellt. Ihr hättet zugelassen, dass Freunde und Nachbarn verfolgt und vernichtet werden. Sowas wie damals in Hitlerdeutschland könnte nie wieder geschehen, habt ihr behauptet. Warum habt ihr aber dann diejenigen bedroht, die nicht zu euch gehören wollten? Der Faschismus ist kein Phänomen, das nur die anderen bedroht. Er ist mitten unter uns, in jedem von uns. Er lauert überall, auch heute noch. Viele der Nazis haben sich damals rausgeredet, sie wären nur Mitläufer gewesen. Habt ihr Verantwortung übernommen oder habt ihr nur mitgemacht? Oder werdet ihr sagen, ihr seid von mir zu der Welle verführt worden, so wie damals die Nazis alles auf den großen Verführer geschoben haben? Wenn dieses Experiment erfolgreich war, dann werdet ihr erkennen, dass jeder Einzelne für sein Handeln selbst verantwortlich ist. Niemals werdet ihr euch blindlings einem Führer unterwerfen. Mir ist klar, dass dies für viele eine schmerzliche Erfahrung ist. Und bitte glaubt mir, auch mir hat die Welle eine Lektion erteilt. Ich bin zum Führer geworden, mehr als ich es wollte. Und dafür möchte ich mich bei euch entschuldigen. Die Welle hat mich selbst mitgerissen. Am Ende habe ich sie nicht mehr steuern können. Ich möchte nur noch sagen, dass ich hoffe, dass wir diese Erfahrung für den Rest unseres Lebens nie mehr vergessen werden.